Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. So, jawohl. Dann haben wir die beiden letzten vom Art Script Verlag endlich auch rausgefunden. Und zwar ist das Buch Fantasy Noir für Rasi Eller und die Karte ohne Namen ist ein Werk von Stefan Bushofen, für den das Buch Das Schwarze Kollektiv von Art Script dann ist. Ja, die Karte in Farbe sieht auch wesentlich besser aus als in Schwarz-Weiß. Aber auch da steht der Name nicht drauf. So, soweit zur Recherchearbeit. Dann haben wir noch 22 Lose. Ja. Und mehr als 22 Preise. Aber ich weiß zumindest jetzt, welche 22 wir verlosen werden. Und zwar geht es weiter mit dreimal Erdenstern, den Urban Files, die ja für das Dresden Files Crowdfunding mehr oder minder geschrieben wurden. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich sage dazu nur, ich habe sie so gekauft und sie war noch 5 Cent günstiger und ich habe sie ungefähr 3 Monate früher erhalten. Super. Also Erdenstern immer schön, da mal vorbeizuschauen auf der RPC, auf der Spiel, kann man sich auch immer gut unterhalten. Ist immer sehr nett. Ja. So, die CDs gehen an. Caroline Fuchs. Und da drin Dinner für eine Tote. Der Beitrag. Dann haben wir an Tobias Deißler. Ja. Und zu guter Letzt Tobias Gehring. Congratulations. Ja, von Feder und Schwert gibt es auch noch weitere Bücher. Unter anderem fangen wir mal an. Das ist ein ziemlich großes Paket. Das True Blood Roman Paket Teil 1 bis 3. Ja. True Blood, genau. Das ist ja das, was auf und runter gerade im Fernsehen läuft. Was sagen, da gibt es doch die Serie, ne? Aber ich sehe, du hast genauso reingeguckt wie ich. Ich habe mir tatsächlich sogar das DVD-Paket geholt mit Staffel 1 bis 3, weil die soll ja sehr gut sein. Und da ich jetzt aber nur noch Netflix gucke, bin ich noch nicht dazu gekommen. Gucke fast gar keine DVDs mehr, beziehungsweise wenn, mal mit meiner Mutter, aber das sind dann eher Krimis, ich glaube True Blood. Also ich habe ja schon mal Game of Thrones angetan, aber True Blood muss dann doch nicht sein. Ja, okay. Es gibt auch viel zu viele Sachen auf Netflix. Ja. So, wer hat denn gewonnen? Nick Dyson. Ah, sehr cool. Hatten wir, glaube ich, schon einmal. Ja, der ist bei unter den ersten dreien mit bei. Mhm. Hat natürlich mehr als einen Beitrag abgegeben, denn ist doch sehr schön. So, der nächste Roman ist die Anthologie Die dunklen Fälle des Harry Dresden Nebenjobs. Auch von Jim Butcher natürlich. Den bekommt, kann ich leider nicht entnehmen. Auf jeden Fall heißt der Beitrag der Echsentempel. Der Echsentempel, ja. Kenne ich aus dem Talalorn. Ja, mit gucke ich gleich so noch. Muss ich nochmal in die Dropbox reingucken. Und der dritte Roman ist Hiobs Botschaft, ein Sammelband. Ich meine, zu Engel war der. Ja. Darf sich freuen. Scott Malthouse. Nein, es ist gar nicht wahr. Das war nicht das. Das Rollenspiel heißt In Darkest Warrens von Scott Malthouse. Den Beitrag hier geleistet hat Robin Hommel. Ah. Ja, ich hatte auch schon einige Beiträge hier. Interessant, sagt man gar nichts. Auf jeden Fall ein kleines Spukhaus. So. Das heißt, sind wir mit Feder und Schwert durch. Mhm. Dann geht es weiter mit Fischkrieg. Fischkrieg? Ja, dort gibt es einen 20-Euro-Schein für ihren Shop. Mhm. Ja, die machen ja so für X-Wing zum Beispiel Schablonen oder X-Wing-Spielmatten. Das ist einer von Heidelbeeren oder der Chefsupporter, der Ralf, der unter anderem auch für das Crowdfunding mit den Metal-Bands zuständig war. Umleut, ja. Leider immer noch nicht erschienen. Und der immer zum GRT die Pakete verschickt, deswegen sei ihm alles verziehen, dass es noch nicht erschienen ist. Ja, jedenfalls da kann man dann für 20 Euro einkaufen. Jawohl. Und das kann tun. Oh. Wieder Tobias Gehring. Jawohl. Ja, mein Zielglück lässt mich ja nicht im Stich. Dann haben wir vom Golconda Verlag. Mhm. Auch zwei Romane. Als erstes Allerfeinste Merkwürdigkeiten von Christian von Aster. Erhält der Lichtenauer. Jawohl. Und der zweite ist von Lovecraft himself, der Fall Charles Dexter Ward. Ein sehr cooler Roman. Macht man nichts mit falsch. Nein. Den erhält Patrick Kurat. Und kommt auch vielleicht der nächste Verlag, nämlich der Verlag Thorsten Loof. Die machen auch die schönen Cthulhu-Comics. Jedenfalls haben wir als erstes eine Anthologie, nämlich Ungeziefer von Caroline Gemürig im Angebot. Darin darf schmökern The Nathan Gray. Ja, das ist der Username im Tadalon unter anderem. Als zweites den Roman Frischfleisch von Vincent Voss. So, den kann ich lesen. Michael Jägers von Jägers.net. Ja, der Mann, der unter anderem die RPG-Challenge dieses Jahr ausgerufen hat, zu der ich schon 15 von 25 Questen zusammen... Ja, ich hab's verfolgt. Sehr schön. So, und ein dritter Roman haben wir noch aus dem Verlag. Nämlich Herbstlande von Fabian Siegmund, Stephanie Kempin, Vanessa Kaiser und Thomas Lohwasser. Fabian Siegesmund? Fabianne. Achso, Fabian. Also Fabienne Siegmund. Ah ja, okay. So, wen haben wir denn hier? Der Ackerknecht. Schwer zu entziffern, aber geschafft. Ah, ja, muss ich sagen. Reise auf dem Wildwechsel, genau. Fand ich ganz lustig, dass es quasi eine Hexcore-Karte für, ich meine, wenn man bei Splittermond quasi zwischen zwei Toren hin und her reist, da hat er so einen Feenpfad beschrieben. Mhm. Finde ich ganz lustig als Idee. Dann haben wir als letztes, ist es gut, nee, damit fahren wir durch. Jetzt geht es weiter bei Pegasus. Mhm. Beziehungsweise vorher kann ich nochmal nachtragen. Genau, Feder und Schwert, Harry Dresden, Jonathan Friebel war der echte ja. Auch ein häufiger Teilnehmer der letzten Jahre. So, Pegasus hat uns neben dem Shadowrun 5 Databulls, das dann zuging, noch zwei weitere Spiele, nämlich einmal Dungeon Roll, Zurück ins Labyrinth und Epic Player vs. Player zur Verfügung gestellt. Dungeon Roll geht an. Mhm. Nick Dyson. Jawohl, dein dritter Beitrag. Und Epic Player vs. Player geht an. Michael Jägers. Jawohl. Dann haben wir Pegasus durch und es kommt Turnspiele. Genau, die haben uns jeweils drei Exemplare ihrer Kartenspiele Pers, das Schwarze Auge und Monster Park zur Verfügung gestellt. Fangen an mit drei Ausgaben zu Pers, also Paare, auf Englisch, das Schwarze Auge. Ja. Da haben wir die Agonira. Jawohl. Mit Untoter Fracht. Ja, ziehe auch noch mal eine. Ja. Robin Hormel. Und zu guter Letzt Michael Bauer. Und die drei Kartenspiele Monsterpark. Ja. Geht das erste Paket an den Lichtenauer. Ja. Kommt du auch nochmal. Jawohl. Alexandra Hauer. Mhm. Und das letzte, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja. Ja, es ist sehr klein. A. Punkt. Rottentos. Ja, hatten wir auch schon mehrmals. Ja, ich kann es leider nicht entziffern. Rodatos muss das heißen. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Soweit zu den Kartenspielen von Truant. Und dann müssen wir noch zwei Lose haben, ist das richtig? Wir haben vier. Oh, sehr gut. Zum Glück noch genug Preise. So. Dann auf jeden Fall noch vom Zauberfeder Verlag. So, Steampunk Soldiers wurde ja schon verlost. Dann haben wir noch zwei richtig coole Sachen. Nämlich das Sachbuch Warcraft The Beginning. Oh. Und dann haben wir immer so Fotobücher. Ja. Zauberfeder macht ja relativ auf hochwertige, meistens Labbücher, und jetzt sind sie auch auf Fotobücher, alles was nur mit Kostümierung und so zu tun hat. Okay, das ist ganz cool. Das erhält Stefan Droste. Hm, jawohl. Und das Sachbuch World of Vikings von Zauberfeder. Noch cooler. Das bekommt der Rorschachhamster, aka Christian Sturke. So. Ja, und dann haben wir noch vom Wodok Verlag insgesamt 10 Bände bekommen. Bücher für Leute mit Fantasy. Das ist der Untertitel des Wodok Verlags. Sehr schön. 5 Romane Demon Ride, Schatten über Byzantinum, und 5 Romane Demon Ride nach Norden. So, ich würde sagen, genau, für die beiden überzähligen Lose machen wir erstmal den Roman Demon Ride, Schatten über Byzantinum von Ines Bauer, Sabine Luger und Judith Ott. Ja. So, die erhalten zum einen André Frenzer. Jawohl. Genau, der zweite ist dann Demon Ride nach Norden. Ja. Der geht an. Richtig. Alexandra Hauer. So, dann sind jetzt alle Lose durch. Ja. Das heißt, du kannst zum Würfel greifen. Mhm. Das machen wir jetzt auch. Oh, ich habe schon W100 vorbereitet. So, ich brauche einen großen Zettel. Richtig notiere. Genau. So, das heißt, so, jetzt haben also alle. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele Seiten das. So, wir haben 73 Seiten, davon sind natürlich einige Deckblätter etc. Das heißt, du würfelst. Mhm. Es geht jetzt erstmal um die ersten 4 Romane mit. Ja. Und Dean Ryan Seite 30. So, ich gucke einfach mal, wer auf Seite 30 ist. Patrick Kurat. Jawohl. Ja, kannst schon mal würfeln. Die 65. Die 65. So, seit 65 ist der Rorschach-Tanzer. Jawohl. So, zweimal haben wir noch. Ja. Damit die 12. Das ist der Lichtenau. Mhm. So, und das letzte Büchlein, die 33. Die 33, das ist Tobias Gering. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, dann haben wir nochmal 5. Dann nochmal 4. Eins haben wir schon verlost. Richtig. Den zweiten Band von Dean Wright. Mhm. Gucken, wer beide kriegt. Ob jemand beide kriegt, ich bin gespannt. 28. Andere Pulitz, jawohl. Jawohl. Und dann Nein, noch einmal. Die 20. Ah, Typenklauen damals. Alias Lisa D. Mhm. So, der dritte. Die 38. Hauke Weimann. Ja. Dann haben wir noch die 18. Ah, na bitte, geht doch. Das ist nochmal Patrick Kurat. Ja, der damit beide die Weitroman erhält. So, dann haben wir noch PDF-Preise. Mhm. Und zwar von Ulysses. Muss ich nochmal ein neues Blatt schnappen. Wir haben Iron Kingdoms als PDF. Jawohl. Du musst jetzt auch würfeln. Ja, also ich dachte, du sammelst erstmal, was wir jetzt haben. Das ist ja nur, das habe ich jetzt mal neu. 27. Das ist Alexandra Hauer. Mhm. Das DSA-Grundregelwerk als PDF. Das erhält die Nummer 51. Henning von Basi. Jawohl. So, wir haben noch Pathfinder, das PDF als Regelwerk. Das bekommt die Nummer 3 und die Seite 43. Das ist Patrick Kurott. Mann, oh Mann. Der so, genau. Das vierte wurde schon verlost. Das war, das war im Winterpreis mit drin. Das war das Vampire Regelwerk. Das heißt, Ulysses wäre auch durch. Wir haben aber noch ein Beyond the Wall PDF. Mm, schön. Ja. Von System Matters. Wir machen munter weiter. Die 25. Ich habe so eine 20er. Zeit Ramdani. Jawohl. So. Haben wir. So, und als letztes noch zwei Bücher von Begidia. Mhm. Im E-Book-Format. Und zwar gibt es zweimal von Peter Hohmann das E-Book Operation Thule. Mhm. Auch Peter Hohmann, mit dem haben wir auch schon die ein oder andere Kurzgeschichte gemacht in unserer Kurzgeschichtensammlung. Ja. Die gehen an Thule-Gesellschaft. An die Nummer 35. Ja, das ist ein erster Platz. Nämlich das Dark Sins Männer Spukhaus von Hanna Müllmann und Jörg Hangenberg. Jawohl. Und das zweite E-Book. Die Nummer 46. Das ist Tobias Deißler. Jawohl. Jawohl, damit sind alle Preise an den Mann gebracht. Sehr schön, dass alle Abnehmer gefunden haben. Ja. An allen einen herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit den Preisen. Ja, wir haben noch zwei Kategorien zum Vorstellen. Ja. Fangen wir mal an mit Vorurzeiten. Mhm. Jawohl, da haben wir von Agonira Rache ist Giftgrün. Genau, hat ein Juror als besten Beitrag bezeichnet. Ja, da, also er ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne, auch bei mir, in meiner Gunst. Fand ich ziemlich gut. Ja, aber wirklich lesen auch ganz, ganz witzig. Mit drei konkurrierenden Vogelzüchtern oder Greifvogelzüchtern. Genau, das sind die Donnervögel, die auf der Sturminsel leben. Ja, kann man sich so ein bisschen wie Strauße, also sind auch so Laufvögel, vorstellen. Und genau, einer davon züchtet kleine Raptoren, die eigentlich relativ friedlich sind, aber jetzt kam es dazu, dass die einige Raptoren wohl ausgebrochen sind und auf einem anderen Hof einen anderen Züchter gerissen haben. Ja, genau. Ja, und man kann dann quasi herausfinden, was dahinter steckt. Genau. Das kann ganz einfach sein. Das kann, also im Sinne von, machen wir die Raptoren platt. Das kann aber auch ganz schwer sein, indem man auf die wahren Hintergründe stößt. Ja, ist wieder mal eingebettet in die Insel der Stürme. Also, ich bin gespannt. Genau. Ist wieder für Dungeon Slayers. Ja. für Insel der Stürmer kann man zum Weihnachtskalender viel raus, erwähnte ich schon. Wir sind am Überlegen, ob wir nicht für die Slay, wo Agonira jetzt ja mit dabei ist und sehr viel frischen Wind reinbringt, nicht so eine Art Insel der Stürme Sonderband machen, weil da so viel erschienen ist und das jetzt auch mittlerweile so verstreut ist. Könnte ich mir ganz cool vorstellen. Ja, geht jetzt wieder mal. Dann haben wir von Mark Geiger die Savanne der Nacht. Wieder mal ein Seiten-Hexcrawl. Das macht er echt gut. Und zwar diesmal geschrieben für sein ebenfalls diesmal eingereichtes OSR-Kurzregelwerk auf dem Sprung. Genau. Also ein Oldschool-Regelwerk, was auf einer Seite verfügbar ist. Ja, genau. Diesmal ist es entsprechend um eine mit Säbelzahntigern, Mammuts, Kannibalen etc. Ja, also kann man auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Von André Sehanrui Frenzer. Genau, haben wir schon gelernt. Sehanrui Ghost Relay heißt der Blog. Ja. Hat mit Ishango ein Cthulhuides Szenario für Cthulhu Now eingereicht. Geht darum um ein Fundstück, was die Erdgeschichte quasi auf den Kopf stellen würde, nämlich ein Knochen, auf den kleine Einkerbungen sind, als Rechenhilfe. Eine Reihe ist zum Beispiel in Primzahlen gewidmet oder andere Multiplikationen mit 2. Ist aber schon so alt, dass die ganze moderne Wissenschaft quasi vor ein Rätsel stellt. Genau. Das Ganze ist dann halt, entpuppt sich als Migo-Artefakt. Und ja, da kann man dann noch auf ganz andere Dinge stoßen. Ja, und dann haben wir noch, als die Kerle noch Keule hatten, eine Uhrzeitkulisse für Fiasko. Ja. Genau, da dachte ich, schnappen wir uns doch mal wieder 2W6. Ja, ich wusste, dass das passiert. Und dann können wir erstmal nämlich aufmachen. Mhm. Wir können es auch hintereinander werfen. Ja. Können wir erstmal aufmachen, welche Beziehung unsere beiden Charaktere haben. Genau, ich hole mir mal schnell hier noch ein W6 raus. Grün, liest sich besser. Ich wollte den Typ ausgeben, wo ich ja. Ach so. Mache ich den ersten oder den zweiten? Ja. Eigentlich darf man ja aussuchen, aber wir machen es immer so. So. Wir brauchen immer 2 Ergebnisse. 3 und 5. Das heißt, wir teilen uns einen gemeinsamen Trieb, nämlich die Liebe zur Macht. Wir wollen beides Stammesanführer werden. Jawohl. Ars und Erz. Dass das in Konflikten ausartet, das ist ja klar. So, wir können erstmal meinen Trieb auswürfeln. Ich möchte Macht über das Feuer besitzen. So, jetzt bitte. Respekt. So, eine 1. Ja, und nochmal. Und die 2. Du möchtest die Nachbarhöhle hingegen untersuchen. Ja. Dann würfeln wir uns noch einen Ort aus. Und zwar, auf der Jagd haben wir eine Säbelzahntigerhöhle gefunden. Und wir haben außerdem noch Dinge dabei, die pst sind. Nämlich ein Feigenkrieger. Ah, das musst du sagen. Ein Feigenkrieger. Ja, sehr schön. Also kann man eine etwas lustige Uhrzeitkulisse machen für Fiasko. Ja, kann man sich vielleicht noch mit den Wortregeln von dem kürzlich bei Ulysses gefoundeten Spiel vielleicht noch, wo man nur mit 20 Wörtern sich unterhalten darf. Dann hat man damit vermutlich sehr viel Spaß. Ja, und auf dem Sprung haben wir genau. Wir hatten, glaube ich, den Beitrag von Klaus Westhoff schon erwähnt. Genau, eine Rätselkarte. Sehr geil. Die man quasi neu zusammenpuzzeln muss, um gewisse Verstecke und Geheimnisse rauszukriegen. Von der Idee her sehr cool. Ja, und genau, empfehlenswert auf jeden Fall noch, sich da mal das Making-of anzugucken, wie man die denn richtig puzzelt und wie man da was rauskriegt. Und in Farbe ausdrucken. Und in Farbe ausdrucken, ja. Schwarz-Weiß. Bringt sie es nicht so. Dann haben wir noch Runner auf dem Sprung von Genau, das ist jetzt das Wortspiel dazu. Genau, von Markus Sauerbreit, das, der quasi Shadowrun mit den Fate-Core-Regeln in kürzester Art und Weise realisiert. Also ich meine, es ist quasi eine Drittel Spalte. Ja. Und die anderen zwei Drittel sind vier Charakteren gewidmet. Man kann also auf dem Con sofort losspielen. Mhm. Genau, man kann natürlich auch weiterhin, ich glaube, seinen auf seiner Website gibt es ja noch Edge Runner und dann gibt es noch Shadow Core. Also gibt es auch noch weitere Versionen Shadowrun mit Fate zu spielen, wenn man halt mehr braucht. Aber hier ist das so quasi die Essenz kondensiert und sowas finde ich immer persönlich sehr sinnvoll und nützlich. Ja. Wo man eigentlich sieht, was ist der Kern dieses Rollenspiels. Hier, dann hatten wir noch des Weiteren Unheil über Engasar. Genau, da haben wir nämlich drei Leute auf dem dritten Platz. Mhm. Der DSA-Beitrag ist einer von den dreien. Genau, das, ich fand es sehr lustig, weil das habe ich schon, als ich 10 war, bei den Pfadfindern gespielt, nämlich eine Leiche liegt vor dem Dorf und hat, ist nackt und hat nur ein Streichholz in der Hand. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist eine der Geschichten, die in dem Buch Die Spinne in der Yucca-Palme entstammt. Das sind so quasi kleine Geschichten, so ähnlich gemacht wie heutzutage Black Stories, ja, wo man also quasi raten kann, was ist passiert. Das haben wir beim Pfadfinder immer beim Wandern und so gespielt. Oder beim Autofahren. Ja, die klassischen Unterhaltungsspiele. Ja, und hier ist das halt als kleine Detektivgeschichte verpackt, mhm, die es zu lösen gilt. Also fand ich sehr cool gemacht. Ja. Das generische W6-System, da haben wir quasi auch ein Minisystem, mhm, auf dem Sprung. Er bietet sich ja, das fand ich eigentlich sehr cool an der Kategorie, auf dem Sprung ist halt nicht so konkret wie jetzt in der Wüste, bietet sich halt für vieles an. Genau, gab ja auch von Mark Geiger den Versuch mit dem OSR-Regelwerk auf dem Sprung. Richtig. Das aber nicht so weit vorne gelandet. Ja, die Frage ist, warum ist denn das hier so weit vorne gelandet? Ich würde sagen, vermutlich, weil er sich Gedanken gemacht hat. Das hat nicht irgendwas, also es soll kein schnelles Regelwerk sein, sondern es geht darum, dass die Charaktere irgendwo runtergespringt sind am Ende. Und das wird aber am Anfang erzählt und dann rückblickend quasi erzählt, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Fand ich eigentlich von der Idee her ganz originell. Ja, gibt auch diverse Anregungen, wie man es dann aufbauen und machen kann. So, steigt immer Point Windmark in seine Folgen ein. Ja, zum Beispiel, ne? Genau. Ja, und dann haben wir noch Need for Speed Reloaded, ein Szenario für Deadlands Classics. Mhm. Es geht um ein Dampfwagenrennen. Ja, hat mich wirklich begeistert. Also die Western-Thematik oder die Wirt-West-Thematik finde ich ja eh immer klasse. Man muss also, weil Dr. Hellstrom möchte was über einen gewissen Dampfwagen rauskriegen und hat Schläge beauftragt, die Pläne zu stehlen. Bei dem Einbruch ging was schief und der Erbauer, Dr. Gordon, wurde in einem Handgemenge verletzt und muss nun Leute anheuern, die seinen Dampfwagen steuern. Mhm. Das sind dann die SC. Ja, und die können ja ein schönes Dampfwagenrennen fahren. Und genau, die ganzen Konkurrenten und ihre Taktiken sind beschrieben. Also kann ich mir echt cool vorstellen, dass das gut aufgeht. Mhm. Ich würde es, genau, hier ist für Deadlands beschrieben. Ja. Wir haben neulich bei Star Wars auch so ein größeres Rennen gehabt, bei Bespin mit den Wolkenwagen. Ja. Da lassen sich echt coole Sachen machen. Hat fast die ganze 3-4 Stunden gedauert, das Rennen. Also da lassen sich echt coole Sachen, mhm, mit anfangen. Ja, also auch gut beschrieben auf jeden Fall. Jawohl. Dann können wir dann im Großen und Ganzen den Winter-OPC beschließen und alle Kräfte auf das folgende Jahr konzentrieren. Genau. Nochmal einen Riesendank an alle Teilnehmer, an die ganzen Juroren, die sehr geduldig und auch schnell immer da das durchjurieren. Weil genau, ich meine, das sind unzählige Beiträge, die man da lesen muss, in Reihenfolge bringen muss und hat dazu nach 2 Monate Zeit. Natürlich auch an den Würfel hält, der, ja, also weil wir die Podcasts hier mal im Angesicht zu Angesichts aufnehme, nicht zu Wort kommt, aber natürlich mindestens so fleißig ist wie ich. Das stimmt. Ja, natürlich zu guter Letzt Dank an die Sponsoren. Genau, und die geht auch ein Riesendank, weil die vielen Preise natürlich immer ein Anreiz sind, denke ich, für viele auch hier regelmäßig teilzunehmen. Richtig. Ja, hoffen wir auf rege Teilnahme im nächsten Jahr. Jawohl. Ähnlich kreativen Output, Output. Ja, auf jeden Fall. Ja, wieder viele, viele Einseiter, die nicht einseitig sind. Oh ja, ein Ohr. Schön. Sehr schön. Ne? Schönes, ja. Schlusswort. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.